Der Vorsitzende des Koreanischen Jugendverbandes in China, Kim Jong-nyo, veröffentlichte am 20. März eine Stellungnahme. Sie unterstrich, die Nachricht darüber, dass der Test des Bodenstaates des einheimischen leistungsstarken Triebwerkes unter Leitung von Genossen Kim Jong-un erfolgreich stattgefunden habe, erfülle alle Mitglieder des Koreanischen Jugendverbandes in China und China-Koreaner mit großer Freude und nationalem Stolz darauf, Bürger der Militärmacht und Raumfahrtnation zu sein. Diesmaliger Sieg, der den US-Imperialisten und den südkoreanischen Marionetten, die sich für den Umsturz der TVRK einsetzen, einen harten Schlag versetzt habe, sei ein Stolz aller Landsleute. In absehbarer Zeit würde die Welt voller Begeisterung und Bewunderung erleben können, welche neue Wundertaten und Aufschwünge die Kim Il-sung und Kim Jong-il-Nation in der ruhmreichen Kim Jong-un-Ära vollbringe.